Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte rufen Sie. Was? Moment. Jetzt blocken die mich schon, die Arschlöcher. Guten Tag und herzlich willkommen bei O2. Aufgrund der unerwartet hohen Anzahl von Anrufen ist es uns derzeit nicht möglich, Ihre Anfrage zeitnah zu beantworten. Sie müssen mit einer längeren Wartezeit von mindestens 45 Minuten rechnen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Warum ist meine Verbindung schwach? Um Service bieten zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Wenn Sie zur Verbesserung unseres Services beitragen möchten und mit der Aufzeichnung einverstanden sind, sagen Sie bitte ja. Yes, we can. Entschuldigung, leider haben wir Sie nicht verstanden. Ich würde dich gerne ficken. Um Ihnen den besten Service bieten zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Wenn Sie zur Verbesserung unseres Services beitragen möchten und mit der Aufzeichnung einverstanden sind, sagen Sie bitte ja. Nur wenn du mir einen bläst, ja? Ihr Gespräch wird wie gewünscht nicht aufgezeichnet. Endlich, unendlich surfen. Ja. Yes, we can. Unter o2.de jederzeit und ohne Wartezeit informieren oder gleich buchen. Hier steht bei mir, die Verbindung ist schwach, Simo. Komme ich abgehackt an oder klar und deutlich? Hier steht, die Verbindung ist schwach. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Ja. Da, da, da. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für ja, Ihren du Schlampe. Die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Und das war gestern den ganzen Tag, von 8 Uhr bis 21 Uhr oder 20 Uhr. Und dann kamen sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Den ganzen Tag 50 Minuten. Ich denke mal, die wollen alle diesen neuen O2-Free-Tarif haben da. Hier steht schon wieder, die Verbindung ist schwach. Was ist das für ein Scheiß? Alles bricht zusammen, die Welt liegt im Chaos. Bitte warten Sie. Wir sind gleich für Sie da. Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte warten Sie. Please hold the line. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Ja, Simo, ich habe auch nur eine Frage. Kelly Heller, hallo! Ich wollte nur fragen, weil ich habe eine Telefonrechnung von 10 Euro offen, ob ich die 2 Wochen später überweisen darf. Mehr will ich doch gar nicht. Please hold the line. Bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Bitte warten Sie. Please hold the line. Ihr Anruf ist uns wichtig. Sie können in der Zwischenzeit kacken gehen, sich die Haare schneiden. Für Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennwort bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Oder fahren Sie in der Zwischenzeit kurz nach Polen und zurück. Wir sind für Sie da. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Please hold the line. machen Sie doch mal was, was Sie schon immer machen wollten. Gehen Sie in der Zwischenzeit auf den Friedhof und graben das Grab um. Wir sind für Sie da. Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist in den nächsten Tagen für Sie reserviert. Ihr Anruf ist uns wichtig. Please hold the line. Wir sind für Sie da. Fliegen Sie nur in der Zwischenzeit nach Italien und wieder zurück. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Alles gut, Simon. Please hold the line. Bitte warten Sie. Warum steht hier, meine Verbindung ist schwach? Ich sitze direkt neben dem WLAN-Router. Man kackt die Wand an. Kann man doch nicht mal gleichzeitig telefonieren und ins Internet gehen? Mann! Please hold the line. Wir sind für Sie da. Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Bis ich durchkomme, habe ich mein Kennwort vergessen, Schnucki. Please hold the line. Bitte warten Sie. Simon, ich bleib den ganzen Tag ja, du. Please hold the line. Bitte warten Sie. Wollten Sie schon mal immer wieder mit Ihren Kindern in den Zoo gehen? Machen Sie es. Wir sind für Sie da. Der nächste freie Mitarbeiter ist in circa 5 Stunden für Sie reserviert. Da bleibt doch noch Zeit, mit Ihren Kindern ein Eis zu essen. Oder zu McDonald's oder Burger King zu gehen. Nach dem Zoobesuch. Gehen Sie ins Kino. Auf den Abenteuerspielplatz. Wir sind für Sie da. Please hold the line. Please hold the line. Hier steht, die Verbindung ist schwach, das kann gar nicht sein. Ich sitze direkt neben dem Router. Hab so eine neue Fritzbox, die 300 Otten gekostet hat. Ich mach mal den PC so lange aus, vielleicht hilft das ja. Oh, runterfahren. Vielleicht ist die Verbindung dann nicht mehr schwach. Please hold the line. Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Ja, hier steht aber, Verbindung ist schwach. Vielleicht, weil ich kein Bild habe. Please hold the line. Bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Please hold the line. Wir sind für Sie da. Auch wenn es nur die Wartemelodie ist. Please hold the line. Bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Das müssen wir sagen. Auch wenn Sie uns am Arsch vorbeigehen. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Wir werden dafür bezahlt, Ihnen zuzuhören. Auch wenn wir keine Lust haben. Please hold the line. Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Ich habe eine Flat. Dieser Anruf kostet mich nichts. Please hold the line. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Wir müssen das sagen. auch wenn sie uns vollkommen am Arsch vorbeigehen. Bitte warten Sie. Der nächste genervte Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Denken Sie daran. Er redet seit 10 Stunden ununterbrochen. Please hold the line. Bitte warten Sie. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Please hold the line. Machen Sie etwas, was Sie schon immer mal tun wollten. Gehen Sie kacken. Legen Sie ein dickes Ei in die Schüssel. Und denken, oh, heute habe ich mal etwas Positives von mir gegeben. Please, bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Please, hold the line. Ja, Akku macht das mit. Also, ich weiß noch nicht, ob der Handy-Akku das mitmacht. Aber der Telefon-Akku, Moment mal, kann ich da dran? Telefon-Akku, oh, fast voll. 11 Minuten und 13 Sekunden. Please, hold the line. Handy muss ich gleich nochmal laden. Bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Wir müssen das sagen. Denn wir werden dafür bezahlt. Please hold the line. Bitte legen Sie nicht auf. Wir sind gleich für Sie da. Wir müssen das sagen. Obwohl wir eigentlich nicht für Sie da sein werden. Denn nach 60 Minuten wird das Gespräch unterbrochen. Das ist immer so in Warteschleifen. Nach 60 Minuten werden Sie rausgekickt. Aber Sie können dann gerne nochmal anrufen. Bitte bleiben Sie so lange in der Leitung. Please hold the line. Bitte warten Sie. Legen Sie nicht auf. Sie werden gleich weiter verbunden. Und wenn nicht, rufen Sie einfach nochmal an. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Please, Hoselei. Legen Sie nicht auf. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Wir müssen das sagen. Obwohl es eigentlich nicht stimmt. Please, hold the line. Hallo, Ortnud Holland. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ortnud Holland? Holland. Kommst du aus Holland? Ich bin auch in Holland geboren. Ich muss das sagen, ich werde dafür bezahlt. Please, hold the line. Bitte legen Sie nicht auf. Wir sind gleich für Sie da. Wir müssen das sagen. Denn wir werden dafür bezahlt. Putzen Sie doch einfach mal Ihre Wohnung in der Zwischenzeit. In einer Stunde kann man viel Sinnvolleres tun, als bei uns in der Warteschleife zu hängen. Please hold the line. Es tut uns leid, dass Sie so lange warten müssen. Nein, eigentlich nicht. Aber wir müssen das sagen. Wir werden dafür bezahlt. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Ja, wir sind gleich persönlich für Sie da. Wir müssen das sagen, denn wir werden dafür bezahlt. Please hold the line. Bitte legen Sie nicht auf. Ihr Anruf ist uns wichtig. Ja, Simon, scheiße doch. Please hold the line. Ihr Anruf ist uns wichtig. Wir müssen das sagen, denn wir werden dafür bezahlt. Please, hold the line. Bitte legen Sie nicht auf. Machen Sie etwas Sinnvolles. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Ich bin gerade unterbrochen worden. Machen Sie was Sinnvolles. Renovieren Sie Ihre komplette 4-Zimmer-Wohnung. Oder bauen Sie Ihren Kindern ein Baumhaus. Please hold the line. Ja, Simo, toll, Otto. Ja, ich denke mal, die haben ja diesen O2 Free-Tarif, wo 1 Gigabyte für ein ganzes Leben lang oder keine Ahnung, also so. Ihr habt die Sinn im Moment. Ja, genau. Ich habe aber eine 30 Gigabyte Flat. Für 5 Euro. 30 Gigabyte. Jetzt muss ich mal nachfragen, wegen den 10 Euro, die ich nicht habe zum Bezahlen und ob ich, was der Unterschied ist zwischen dem, was die anbieten und was die, weil 30 Gigabyte brauche ich für mein Tablet und für mein Handy. Ne? So, weiter. Please hold the line. Schön, dass Sie anrufen. Auch wenn es uns einen Scheißdreck interessiert. Wir sind für Sie da. Wir müssen das sagen. Denn wir werden dafür bezahlt. Ein Hinweis in eigener Sache. Nach 60 Minuten wird das Gespräch automatisch beendet. Oder Ihr Telefon zerstört sich von selbst, weil der Akku überlastet und überhitzt worden ist. Dafür übernehmen wir keine Verantwortung. Please hold the line. Hallo André, bitte warten Sie. Ihr Anruf ist uns wichtig. Bitte legen Sie nicht auf. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Wir sind gerade unterbrochen worden. Was wir sagen wollten, nach 60 Minuten wird das Gespräch automatisch beendet. Oder Ihr Telefon zerstört sich von selbst, weil der Akku überhitzt war. Dafür übernehmen wir keine Verantwortung. Denn Sie sind selber schuld. Wer bleibt schon 60 Minuten in der Warteschleife? Please hold the line. Bitte legen Sie nicht auf. Wir sind gleich für Sie da. Ihr Anruf ist uns wichtig. Dieser Anruf wird zu Schulungszwecken nicht aufgezeichnet. Weil es könnte jemand auf YouTube hinstellen und uns für blöd hinstellen. Oder so ähnlich. Scheiß der Hund drauf. Please hold the line. Wir begrüßen alle Zuschauer. Im Moment ist unser treuester Fan Simon Echo Walz, unser einzigster. Scheiß der Hund drauf. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Genau. Please hold the line. Bitte legen Sie dich auf. Waren Sie eigentlich schon mit Ihrem Hund draußen? Der muss auch mal kacken. Please hold the line. Ihr Anruf ist uns wichtig. Wir müssen das sagen, denn wir werden dafür bezahlt. Heute ist Samstag. Die Sonne scheint. Warum sind Sie eigentlich in der Warteschleife? Please hold the line. Gehen Sie raus, die Natur genießen. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Ganz genau. Please hold the line. Gehen Sie doch raus. Geben Sie sich einen Ruck. Legen Sie einfach auf. Wir werden heute nicht ans Telefon gehen. Und morgen ist Sonntag. Vielleicht sind wir ja Montag wieder für Sie da. Please hold the line. Wir müssen das sagen. Denn wir werden Montag bestimmt nicht für Sie da sein. Denn da werden wir unsere Wohnung renovieren, auf den Spielplatz gehen, ins Kino, mit dem Hund rauskacken. Da machen wir etwas Sinnvolles. Und Sie werden wieder in der Warteschleife hängen und dieses gleiche bescheuerte Band hören. Please hold the line. Bitte legen Sie nicht auf. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Wir müssen das sagen, denn wir werden dafür bezahlt. Außerdem bin ich eine Telefonstimme. Ich bin gar nicht real. Ich existiere nur in deinem Kopf. Please hold the line. Bitte warten Sie. Wir sind gleich für Sie da. Wir müssen das sagen. Denn wir werden dafür bezahlt. Oh Mann! Ah! Entschuldigung. Auch eine Telefonstimme kann man ausflippen. Please hold the line. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten. Entschuldigung. Die Platte hatte gerade einen Sprung. Genauso wie wir, die bei O2 arbeiten. Wir dürfen das nicht sagen, aber wir müssen es. Wer holt uns hier raus? Wir können nicht mehr. Please hold the line. Guckt eigentlich noch einer zu? Ach, das könnte ich den ganzen Tag sehen. Aber sieh mal, wirklich, ich... Hatte vor ein paar Monaten genau dasselbe Problem. Du wirst nach einer Stunde noch... ich bin nach 90 Minuten rausgeschmissen worden. Nach 90 Minuten. Och, den ganzen Tag. So, please hold the line. Bitte warten Sie. Wir sind O2. Wir haben Empathie im Herzen. Wir müssen das sagen. Denn wir werden dafür bezahlt. Sie wissen nicht... Sie wissen nicht, was Empathie ist. Wir auch nicht. Sonst hätten wir schon längst Ihr Gespräch angenommen. Please hold the line. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Oh, ich sehe gerade, er ist gerade kacken. Es dauert noch circa 30 Minuten. Please hold the line. Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Sie hängen erst 22 Minuten in der Warteschleife. Und Simo, nein, ich möchte gerne Auge in Auge mit einem Mitarbeiter sprechen. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Datenschutz die persönliche Kundenkennzahl bzw. Ihr Kundenkennwort bereit. Ich habe da bestimmt 10 Verträge und es wird bestimmt... Nicht schlimm sein, wenn ich einen Vertrag 10 Euro zwei Wochen später zahle. Aber ich möchte das selber nachfragen. Ein neuer Zuschauer, Sabine Saarfeld. So, es geht weiter. Please hold the line. Bitte warten Sie. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie schon reserviert. Please hold the line. Bitte warten Sie. Sie werden gleich verbunden. Wir müssen das sagen. Auch wenn es nicht stimmt. Ja, Simon, ich weiß. Please hold the line. Jetzt steht hier, eine Unterhaltung wurde ins Rollen gebracht. 25 Kommentare bisher. Please hold the line. Gib mir mal einen Daumen nach oben. Ich weiß, ihr könnt das übers Handy machen. Über PC geht es, glaube ich, nicht. Please hold the line. Mach mal ein O, A, Daumen, Herz, please, for the line. Das kann man auch retten. Gib mir ein A, gib mir ein O, mach den Daumen hoch. Please, for the line. Sie werden gleich verbunden. Langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Außer, please, for the line. Please, for the line. Wir grüßen unseren treuesten Zuschauer, Zuhörer Simon Eckowalz. Nein, nicht das. Man kann das Video kommentieren, während es läuft. Da kann man irgendwie so Zeichen reinmachen. So Daumen oben, Herzen, Dingsbums. Ich will das hier nicht. So sieht das nämlich aus hier. Man kann hier selber was... Bitte halten Sie Ihre Kundennummer sowie für Ihren Daten. Nein, ich kann das nicht machen. Man kann ja selber was reinmachen, so Herzen und so. Man kann das kommentieren halt. Man kann da Zeichen reinmachen. Setze ein Zeichen. So bei einer Live-Übertragung kannst du ein Herz machen. Dann. Oh, hast du doch eben auch gemacht. Mann, Schatzebub, am Anfang. Weißt du, mal hast du so oben, unten, rechts, links, hast du oben so Zeichen reingemacht. Walz, genau, Walz. Du hast so Zeichen gemacht. Du kannst, wenn du in das, wenn du, es geht aber, glaube ich, nur über das Handy oder über PC, weiß ich nicht. Du kannst so Zeichen reinmachen, also Herzen und fünf verschiedene Symbole. Ja, das hast du eben am Anfang auch gemacht. Das wird dann beim Video dann angezeigt. Das wird dann oben so eingeblendet. Hast du eben gemacht, Mann? Das, genau, genau, ja, ja, gib's mir, ah, du Drecksau. Du, ach, du bist in Polen gerade. Haben sie dein Handy geklaut oder was? Please hold the line. Bitte warten Sie. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Genau. Wir müssen das sein. Wir werden dafür bezahlt. Das geht doch über PC. Och nö. Please hold the line. Herr Simon Akkowalz, haben Sie nichts zu tun? Müssen Sie nicht mal kacken oder mit dem Hund raus? Die Haare neu färben. In Pink. Please, hol's. Bitte warten Sie. Wir sind gleich für Sie da. Dieses Video darf gerne heruntergeladen werden und auf YouTube geteilt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, einfach bei Google eingeben, Videos von Facebook runterladen. Und dann könnt ihr die Link-URL da rein kopieren und runterladen. Aber ich glaube, das mache ich nachher selber. Ist bestimmt lustig. Du nix Hund, du hast Muschi. Hast Muschi? Ich werde gleich das, glaube ich, bei runterladen und dann bei Facebook hochladen. Ne? Nur dann gehen die Kommentare nicht dabei. Aber egal. Please hold the line. Und bitte warten Sie. Wir sind gleich für Sie da. Du schreibst mit deiner Fru. 3 mal 0 ist 0 ist 0 und wir waren in der Kaisersinnerschule. 3 mal 0 ist 0 ist 0 und wir waren in der Kaisersinnerschule. Warte mal. Backgammon? Du spielst Backgammon mit deiner Katze? Alle Welt auf Droge. Please hold the line. Ich hab keinen Bock. Ich lade das gleich auf YouTube hoch hier. Please hold the line. Bitte warten Sie. Wir sind gleich für Sie da. Aber 30 Minuten will ich noch voll machen. Mal gucken. Du spielst mit mir Backgammon? Wo? Bata Gamma? Kann man das essen? Ihr habt Katze und Bata-Gamme. Bata-Gamme, ist das nicht dieses neue Fertiggericht aus dem Lidl? Please hold the line. Bitte warten Sie. Wir sind nicht für Sie da. Sie werden auch nicht weiter verbunden. Wir dürfen das nicht sagen. Aber wir tun es trotzdem. So, ich mache jetzt Schluss, dann versuche ich das hier runterzuladen. Ich weiß nicht, ob man Livestreams runterladen kann. Und dann werde ich das auf YouTube hochladen. Please hold the line. Bitte warten Sie. Wir sind gleich für Sie da. Please hold the line. Bitte warten Sie. So, ich mache jetzt Schluss. Ich müffel was unter den Arm. Ich darf das nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Puh. Please nimm einen Zug. Ich fährt einen Zug nach nirgendwo. Please hold the line. Bitte warten Sie. Und wir brechen jetzt ab. Bye bye. 30 Minuten in der O2-Warteschlange, Leute. Das ist wirklich unter aller Sau und kein Kundenservice. So. Man sieht und hört sich auf Facebook. Bye bye.